Kapitel 56. Der Kellner bringt die Karte und die Weinkarte. Carla möchte das Menü. Franz bestellt zwei Menüs. Dann sagt Carla: Du sagst, welchen Wein wir trinken. Franz denkt: Gut, dass ich das Weinbuch gelesen habe. Er nimmt die Weinkarte in die Hand. Er sagt zum Kellner: Bringen Sie uns bitte einen Cabernet Sauvignon. Sehr gut, sagt Carla. Kapitel 57. Franz und Carla sprechen über München. Carla erzählt vom Theater, von der Oper und von einem Kunstmuseum. Franz sagt auch etwas über das Kunstmuseum. Carla spricht perfekt Deutsch. Sie hat einen leichten französischen Akzent. Franz findet den Akzent total sexy. Kapitel 58. Franz sagt: Carla, ich gehe mal auf die Toilette. Auf dem Weg zur Toilette hört Franz, wie der Chef und der Koch in der Küche streiten. Der Chef sagt: Du kochst schlecht. Der Koch sagt: Unsinn. Außerdem hast du gestohlen. Nein, habe ich nicht. Chef, du bist ein Schwein. Morgen suche ich mir eine neue Arbeit. Kapitel 59. Auf der Toilette nimmt Franz sein Handy. Er ruft in dem französischen Restaurant an. Er sagt: Guten Abend. Ich suche Arbeit als Koch. Der Chef fragt: Können Sie Französisch kochen? Ja, sagt Franz. Er bekommt schon wieder heiße Ohren. Der Chef sagt: Kommen Sie morgen Abend. Kapitel 60. Nach dem Restaurant gehen Franz und Carla in eine Diskothek. Sie trinken Cocktails und tanzen. Carla mag Reggae. Franz findet, dass Reggae eine komische Musik ist. Er hört lieber Softrock. Aber in der Diskothek läuft nicht ein Softrock-Song.